Herzlich willkommen bei Alpha Centauri, liebe Freunde. Ich denke, wir sind jetzt, Sie wissen das hoffentlich, wir sind jetzt gemeinsam über die 50 gegangen. Also eigentlich könnten wir uns duzen. Ich heiße Harald, ich weiß ja nicht, wie euer Name ist, aber nach 50 Sendungen können wir uns langsam mal mit Themen beschäftigen, die auch mich persönlich sozusagen regelmäßig angehen. Unlängst schrieb mir ein Zuschauer, ich soll doch mal über ein Thema erzählen, an dem ich direkt arbeite. Und heute werde ich das mal machen. Es geht um ein Phänomen, das Sie vielleicht noch, wenn Sie sich erinnern, in den 60er Jahren haben die Amerikaner ja viele Menschen in den Weltall, ins Weltall geschickt mit diesen Apollo-Raumschiffen. Das waren dann solche relativ kleinen dreieckigen Kapseln, die beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, wenn die Astronauten also wieder zurückkommen sollten, für einige Minuten verschwanden. Im Funkkontakt verschwanden. Das heißt, diese Astronauten sind dann da in die Atmosphäre eingetreten und dann passierte offensichtlich irgendetwas, sodass Houston nicht mehr mitkriegte, was nun sich innerhalb dieser Kapsel abspielte. Werner Büdeler, der Seefahrt und Hans Heine saßen also dann im Studio damals und warteten gespannt darauf, dass nun endlich wieder Kontakt mit den Astronauten entstehen konnte. Und ich erinnere mich noch, dass ich also als 9- und 10-Jähriger da also auch gespannt immer vor der Schwarz-Weiß-Klotze, wir hatten damals nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher, gesessen habe und darauf gewartet habe, dass man tatsächlich wieder gehört hat, dass diese Astronauten endlich wieder sagten, Hello Houston, we are here. Dieses Phänomen, was sich da abspielt, wenn ein Körper in ein dichtes Gas eindringt, über dieses Phänomen geht es heute. Da ist nämlich was ganz Komisches passiert bei diesen Astronauten, bei diesen Raumschiffen. Die wurden nämlich sehr heiß. Die kamen ja mit ein paar 10 Kilometer pro Sekunde, trafen die auf die Atmosphäre und das Gas um dieses Raumschiff herum ionisierte sich. Es wurde zum Plasma. Es wurde heiß. Und weil da ein ionisiertes Plasma um dieses Raumschiff herum entstand, kamen die Radiowellen weder rein noch raus. Und genau ein solches Phänomen, Sie werden lachen, beobachtet man in der Atmosphäre unserer Milchstraße. Und was da ankommt, ich kann Ihnen sagen, galaktische Hochgeschwindigkeitswolken hämmern mit 100, teilweise mit 200 Kilometer pro Sekunde auf die Atmosphäre der Milchstraße und verursachen da einige höchst interessante Phänomene. Und deswegen ist heute der Titel der Sendung, was sind Hochgeschwindigkeitswolken und was können Sie uns erzählen über den Ursprung der Milchstraße? Doch, die können. Denn die kommen aus dem Nichts, diese Wolken. Die kommen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, deswegen heißen sie Hochgeschwindigkeitswolken, aus dem scheinbaren Nichts und hämmern auf unsere Milchstraße und verursachen für uns Astronomen ein Phänomen, das man so ohne weiteres gar nicht verstehen kann. Fangen wir mal vorne an. Wie immer, nicht? Also nicht beim Big Bang, nicht so weit vorne, nee. Fangen wir mal bei der Milchstraße an. Sie kennen alle die Bilder der Milchstraße, dieses schöne Band am Himmel, ne? Sind so ein paar Dunkelwolken davor, weil wir ja innerhalb dieser Scheibe liegen. Die Milchstraße ist eine Sterneninsel, die ist also hell. Und wir können tatsächlich im Optischen, also mit unseren Teleskopen, im sichtbaren Licht, den Rand unserer Milchstraße schön erkennen. Und irgendwann ist so wenig Licht da, dass man nichts mehr sieht. Das heißt, da draußen sind immer weniger und weniger Sterne. Das heißt aber nicht, dass die Milchstraße da zu Ende ist. Denn tatsächlich muss sie viel, viel größer sein. Warum? Naja, ist ganz einfach. Als die Milchstraße entstand, war sie ja im Wesentlichen nur so eine riesige Gaskugel, die sich relativ langsam gedreht hat. Aus dieser Gaskugel ist eine Scheibe geworden, die sich mit 200 Kilometer pro Sekunde dreht. 200 Kilometer pro Sekunde, also ganz ordentlich. Also zum Beispiel jetzt nur von München nach Paris quasi in 0,nix, also in weniger als 4 Sekunden. Also wirklich schnell. Diese hohe Geschwindigkeit kann ein Körper nur erreichen, wenn er schrumpft, wenn er also wirklich zusammenschrumpft. Das heißt, die Milchstraße in ihrer ursprünglichen Ausdehnung war wahrscheinlich 10-mal größer als das, was wir heute tatsächlich am Himmel sehen. Ja? Ein riesiges Gasreservoir war die Vermutung, die theoretische Vermutung, müsste da draußen noch sein, aus dem sich die Milchstraße ursprünglich mal gebildet hat. Naja, nun ist das ja mit den Theorien immer so eine Sache. Theorie ist sozusagen das, was man am Schreibtisch macht. Ich bin ja selber auch Theoretiker. Und ob das immer was mit der Wirklichkeit zu tun hat, ist eine andere Frage. Aber hier hat sich gezeigt, waren die theoretischen Überlegungen genau richtig. Denn man entdeckte Wasserstoff. Jetzt nicht mit sichtbarem Licht. Wasserstoff kann man nicht im Sichtbaren beobachten. Dieses dünne Wasserstoffgas. Sondern Wasserstoff zeigt sich im Radioband. Na, wenn Sie also heute Morgen da Ihr Radio angeworfen haben, dann sind Sie da im Bereich von Megahertz, also Millionen Schwingungen pro Sekunde. Kilohertz ist dann schon noch weniger, also Kurzwelle, Langwelle, UKW. Und Wasserstoff bietet eine ganz besondere Emission an, bei 21 Zentimeter oder bei 1,4 Gigahertz. Das sind also 1,4 Milliarden Schwingungen pro Sekunde. Und dieser Bereich lässt sich wunderbar mit den großen Radioteleskopen, wie zum Beispiel in Effelsberg in der Eifel, das größte bewegliche Radioteleskop der Welt nach wie vor, beobachten. Was da beim Wasserstoff passiert, ist was ganz Interessantes. Kurzer Schwenk in die Quantenmechanik. Doch, müssen wir mal machen. Dann stellen Sie sich so an. Ist nicht so schwierig. Nee. Also Proton, Wasserstoffkern besteht ja nur aus einem Proton. Proton ist schwer. 2000 mal schwerer als das Elektron. Beide haben einen Eigendrehimpuls. Das heißt, sie drehen sich um ihre eigene Achse. Jetzt kann das Proton einmal so drehen oder es kann sich so rumdrehen. Das Elektron natürlich genauso. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Spins sind antiparallel oder parallel. Und dieser winzige Energieunterschied, den emittiert ein Wasserstoffatom, ein neutrales Wasserstoffatom, bei 21 Zentimeter. Das kann man wunderbar beobachten. Das ist eine sehr schöne, schmale Linie. Also wir kennen das ja von den Emissionslinien. So ist das bei dem Wasserstoff genauso. Das ist eine wunderbare Emissionslinie. Oder wenn man dahinter eine Quelle hat und da ist eine Wasserstoffwolke dazwischen, ist die Linie in Absorption zu erkennen. Das heißt, der Wasserstoff absorbiert diese Energie wieder. Weil das so eine schöne, schmale Linie ist, kann man damit was wahnsinnig Tolles messen. Nämlich, ne, ist klar, ganz schmale Linie. Wenn das Gas sich auf mich zubewegt, dann wird die Frequenz, na, genau, ins Blaue verschoben. Das heißt, die Frequenz wird ein bisschen höher, die emittiert wird. Bewegt sich das Gas von mir weg, dann wird es ins Rote verschoben. Völlig richtig. Das heißt, ich kann aus der Verschiebung der Wasserstofflinie, kann ich genau feststellen, wie sich Gas bewegt entlang meiner Sichtlinie. Also, beobachte ich zum Beispiel am Rand unserer Milchstraße Gas, das sich in der 21-Zentimeter-Linie ins Blaue verschoben ist, dann ist das Gas, das auf mich zukommt. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich ins Rote verschoben sein, weil es sich von mir wegbewegt. So misst man Rotationen von Gas in einem Bereich, aus dem ich überhaupt kein sichtbares Licht habe. Also ist klar, wir machen hier nicht sichtbare Astronomie. So, nun gut. Und dann hat man festgestellt, die Astronomie, die Radioastronomie teilt uns mit, die Sterneninseln, die wir sehen, das sind kleine Schiffchen. Also das sind wirklich kleine Teile, die in einem riesigen Wasserstoffmeer sich bewegen. Also unsere Milchstraße zum Beispiel hat einen unglaublich riesengroßen Wasserstoffhalo. Naja, also dann war schon mal klar, dass da draußen noch jede Menge Material liegt, das man überhaupt nicht sehen kann. Das ist jetzt nicht, dass Sie denken. Das ist nicht die dunkle Materie. Ich sage das jetzt nochmal. Ne? Ich sehe hier im Studio schon lauter ungläubige Gesichter, die mir sagen, Moment mal, du hast mir noch was von dunkler Materie. Das ist nicht die dunkle Materie. Über die können wir ja als nächstes Mal, irgendwann mal wieder reden, dass wir da nochmal klarkommen. Da gibt es ja auch noch einige Fragen. Nee, das ist normale Materie, die im Radiobereich sozusagen sichtbar ist. So, und jetzt kommen wir endlich zu den Hochgeschwindigkeitswolken. Diese Teile, stellen Sie sich mal vor, so eine Hochgeschwindigkeitswolke, wie kann man sie messen? Genau so, die Hochgeschwindigkeitswolke, ich weiß deswegen, dass es eine Hochgeschwindigkeitswolke ist, die auf mich zukommt, weil die 21-Zentimeter-Linie ins Blaue verschoben ist. Das kommt auf mich zu, ich kann 100 Kilometer pro Sekunde, das ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit. Diese Wolke kommt also, wir wissen nicht, wie weit sie entfernt sind. Das ist doof, aber es kann ich momentan nicht mehr dazu sagen, kommt also von oben und trifft auf die Atmosphäre der Milchstraße. Jetzt ist die Atmosphäre der Milchstraße jetzt nicht so ein Gas wie unsere Atmosphäre. Ne, bei uns sind ja doch relativ viele Teilchen pro Kubikzentimeter zusammen. Da oben in der Atmosphäre unserer Milchstraße, da ist quasi überhaupt nichts. Also gut, ein paar Teilchen sind natürlich da, aber es ist relativ wenig. Und trotzdem, und das ist jetzt mein eigentliches Arbeitsgebiet, verursachen diese Hochgeschwindigkeitswolken beim Eindringen in den Halo, so heißt diese Atmosphäre der Milchstraße, in den Halo der Milchstraße verursachen diese Hochgeschwindigkeitswolken Röntgenstrahlung. Jetzt ist es so, ich habe vorhin von neutralem Wasserstoff gesprochen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Neutraler Wasserstoff heißt, das Gas ist relativ kalt. Ja, also nicht mehr als höchstens 1000, 2000 Grad. Gut, für uns natürlich heiß, aber für einen Astronomen, der sich mit Röntgenstrahlung beschäftigt, und Röntgenstrahlung gibt es erst ab 1 Million Grad, ist das relativ kalt. Das heißt, diese eiskalten Brocken, die da reingeschossen kommen, verursachen Röntgenstrahlung. Da muss Ihnen das schon der gesunde Menschenverstand sagen, das kann doch gar nicht sein. Das gibt es doch gar nicht. Wie soll denn das gehen? Und doch ist es so. Es gibt also offensichtlich, genau wie bei den Apollo-Raumschiffen, irgendeinen Reiber, irgendein Reibungsmechanismus, der diese Wolken abbremst und am Rand Röntgenstrahlung erzeugen lässt, nämlich Gas mit 1 Million Grad. Und dieser Reibungsmechanismus sind Magnetfelder. Sie wissen ja inzwischen längst, dass ich ja so ein Magnetfeldman bin, rechte Hand und so weiter. Wenn Sie Magnetfelder verscheren und komprimieren, dann werden elektrische Ströme induziert und elektrische Ströme heizen den Leiter auf. Soweit zu meiner Arbeitsgebiet der Plasmaphysik. In dem Fall war das also die Frage, wie kann man Röntgenstrahlung erzeugen, ohne dass man wirklich was zusammenstößt. Das macht man mit Magnetfeldern durch Phänomene, wie man sie von der Sonne kennt. Auf der Sonne gibt es ja auch so aktive Gebiete, die in der Röntgenstrahlung sehr hell sind. Nämlich genau dann, wenn Magnetfelder richtig verschert und zerrissen werden, dann geht es richtig zur Sache und es wird richtig heiß. Und dabei wird magnetische Energie, also Ströme, wird in Heizung umgewandelt. Aber das ist ja noch längst nicht alles. Ach, diese Hochgeschwindigkeit ist eine tolle Geschichte. Diese Hochgeschwindigkeitswolken kommen also irgendwo da draußen her. Jetzt ist die Frage, aus was bestehen die? Also aus Wasserstoff haben wir schon erledigt. Helium ist auch klar. Wasserstoff und Helium sind die primordialen Elemente im Universum. Die waren schon immer da. Aber was wäre denn nun, wenn die vielleicht noch schwere Elemente enthalten? Und Sie wissen ja als alte Alpha Centauri-Zuschauer längst, dass schwere Elemente in den Sternen erbrütet werden. Das würde bedeuten, wenn die Hochgeschwindigkeitswolken schwere Elemente haben, also hier, ne, Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, dann würde das Material aus der galaktischen Scheibe herausgekommen sein müssen und dann irgendwo da oben quasi wie Regen runtergefallen. Naja, jetzt raten Sie mal, was hat man in den Hochgeschwindigkeitswolken gefunden? Na klar, schwere Elemente. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie kommt das Zeug dahin? Also diese Hochgeschwindigkeitswolken sind mindestens ein paar tausend Lichtjahre von uns entfernt. Das ist das Minimum. Vielleicht sogar weiter. Ja, was für ein Mechanismus kann nun schwere Elemente aus der Scheibe nach oben bringen? Das heißt, es muss heiß sein, kühlt sich ab und fällt dann in Form von Wolken wie so ein Regen wieder runter. Was für ein Mechanismus kann das sein? Ich will es Ihnen verraten. Supernova-Explosion. Also Sterne, deren Kernfusionsprozess im Innern irgendwann aufgehört hat. Es kam zu einer explosionsartigen, zum explosionsartigen Zerschlagen dieses Sterns. Der warf einen großen Teil der schweren Elemente, die er erbrütet hat, ins interstellare Medium, und also in den Raum zwischen den Sternen. Und das Gas ist den Weg des geringsten Widerstandes, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den Weg, ne? Also den Weg des geringsten Widerstandes gegangen, nämlich aus der Scheibe raus. Rausgeschossen, und Supernova-Überreste sind ja heiß. Sehr heiß. Das ist also heißes Gas rausgeschossen und dann irgendwo auf der Scheibe wieder runtergefahren. Und jetzt will ich Ihnen noch eines sagen, damit Sie jetzt nicht wieder denken, wovon redet der Mann. Ihre, meine, unser aller Existenz hängt an diesem riesengroßen Materiekreislauf. Denn unsere Sonne hatte vor 4,5 Milliarden Jahren so viele Metalle. Sie wissen ja, jeder Astronom sagt ja, jedes Element jenseits von Helium ist ein Metall. Unsere Sonne hat so viele Metalle, wie sie gar nicht hätte haben dürfen. Ja? Das heißt, sie konnte nur deswegen Planeten um sich herum bilden, weil dieser kosmische Materiekreislauf in unserer Milchstraße sie angereichert hat mit schweren Elementen. Also ich will jetzt nicht hier irgendwelche esoterischen Bemerkungen machen, aber man hat schon den Eindruck, das ist ein riesiger Organismus. Diese Milchstraße ist eine Maschine für die Umwandlung von Elementen und treibt immer mal wieder an irgendwelchen Plätzen dann tatsächlich Leben an. Und ich habe den Eindruck, in diesem Organismus leben wir wie die Made im Speck. Und das alles lernt man aus galaktischen Hochgeschwindigkeitswolken. Und wenn man früher schön die Apollo 11-Mission oder die Apollo 8-Mission im Fernsehen gesehen hat.